du bist erhoben. Du bist erhoben, Jesus, dein Name ist erhoben. Du bist erhoben. Du bist erhoben. Halleluja. Du bist der siegreiche und auferstandene Herr. Wir preisen dich, wir preisen dich. Wir erheben dich heute Abend mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was in uns ist. Wir sagen, du allein bist Herr. Du allein bist Herr. Du allein bist Herr. Du allein bist der siegreiche Herr. Halleluja. Jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie bekennt, jede Zunge bekennt, dass du der Herr bist. Dass du der Herr bist, dass du der Herr bist. Oh, Halleluja. Shakabrajabasando. Prashanamasando. Olabrajamasando. Olabrajamasando. Shakabrajamasando. Olabrajamasando. Prashagabrajamasando. Prashagabrajamasando. Prashamasando. Labrajamasino. Colabrajiba sido. Brajiba sito. Prashengo bradia. Oh, Brashebrajamasando. Oh, Masola brajiba sito. Glabrajamas. Oh, Vashika Labrajima Sando. Oh, Labrajiba Sito. Chica Bradama Sando. Prashela Bradiela Sando. Oh, Mashega Bradiela Masando. Go Brajiba Sando. Cola Brajiba Sito. Labrajima Sando. Oh, Halleluja. Und Gott sagt wirklich, sollte mir irgendetwas unmöglich sein, sollte mir irgendetwas unmöglich sein, sollte irgendeine Sache mir zu schwer sein. Oh, warum zweifelst du? Oh, tu das weg. Aber er sagt, sollte mir irgendeine Sache zu groß sein, sollte irgendeine Sache zu schwer sein, als dass ich sie nicht lösen könnte. Wir sagen dir, nein, Herr. Halleluja, alles ist dir möglich. Alles und nichts ist dir zu schwer und nichts ist uns zu schwer mit dir. Halleluja, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Wir preisen und loben dich. Oh, danke Herr. Danke jetzt für Durchbrüche heute Abend. Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche in den himmlischen Welten. Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche. Oh, geh da rein für dein Leben, Durchbruch, Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch, das Durchbruch für deine Familie, das Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Ja, nimm es ein. Das Durchbruch für unser Land. Das Durchbruch für Europa. Das Durchbruch für Israel. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Wir nehmen das ein, wir nehmen das ein. Danke, Herr. Dass die Armeen des Himmels mit uns sind. Halleluja. Oh, Halleluja. Und angefeuert werden, weil sie werden durch dich angefeuert. Sie werden durch dich angefeuert. Halleluja. Durch jeden Einzelnen zu gehen, zu gehen, zu gehen und den Auftrag zu erfüllen. Chakabarajabasito. Kolabarajabasito. Chakabaradiela Machando, Baradiela Machando. Prashagabaradiela Machando, Baradiela Machando, Barajabasito. Chikabaraja. Wir rufen deinen Sieg aus. Wir rufen deinen Sieg aus. Kolabarajamasando. Oh, Barajabasito. Brochagabaradiela Machago. Prashagabarajibasando. Prashagabaradiela Machalo. Prashagabarajamasando. Labrajibasito. Oh, Ich empfinde echt heute Abend wirklich auch die Kraft da, einfach aus alten Strukturen, aus alten Mustern, aus alten Gedankenmustern, die nicht von Gott waren, rauszutreten. Und Gott sagt, trete da raus aus den Lügen, Lügen des Feindes, aus den Lügen des Feindes, aus den Lügen, aus den Begrenzungen. Rashaka Baradjela Masando, Kola Brajabasito, Kola Und Gott sagt mich, traust du mir das zu? Traust du mir das zu? Traust du mir das zu in deinem Leben? Traust du mir das zu für dein Land? Traust du mir das zu in Israel? Traust du mir das zu? Halleluja, wir sagen wirklich, und ich glaube, ich habe deine Stimme, ja, wir trauen dir das zu. Wir trauen dir das zu, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus, Herr des Himmels, Herr der Anführer, der Mähen des Himmels, Halleluja, Shaka Barajabasito, Ola Shaka Baba Baba Baba, Ola Barajabasito, Prashaka Baradiela Cendo Mama Mala Barajamasindo, Chica la Barajamasindo, Gobra Jabasito, Shaka Baradiela Machendo, Gobra Jabasondo, Vela Barajabasito, oh, Labrajabasito, Brashabasir, Labrajabasando. Oh, Halleluja, wir sagen, deine Pläne kommen zustande. Deine Pläne kommen zustande. Die Pläne der Finsternis werden nicht zustande kommen. Halleluja, Shakabarajabasindo, Kolabrajabasando, Gobarajabasino. Oh, Labrajabasito, Shakabarajamasando, Brajabasito, Golabrajamasando, Chikabarajamasando, Brajiola Masola. Oh, Labrajabasito, Gorabrajamasando, Chikabrajiola Masando, oh, Labrajiola Marjela Marjela. Brachela, brachela, brachela, brachela, brachela, brachela, sito. Oh, shaka, ta, ta, ta. Oh, wir heben dich, Herr, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, Herr. Shakababababa, oh, Rashakabarajamasando, Rashabasando, Golabrajamasando. Es ist Zeit, die Stricke abzuwerfen, es ist Zeit, die Ketten abzuwerfen. Alles, was dich gehindert hat, alles, was dich gehindert hat, alles, was dich gehindert hat, an dem Plan Gottes auszuführen. Oh, es ist Zeit, Gott sagt, es ist Zeit, wirf die Ketten ab, das ist nur eine Lüge, sie sind nur eine Lüge, sie sind nur eine Lüge. Chakabababa. Ola brajabasito, chakabababababa. Ola brajabasando, brajabasando, brajabasando, brajabasando, brajabasando, masino, kola brajamasindo, chika brajiala mashedo, brajiala mashedo, brajiala masando, kosha brajiala mashika, brajiala masino, brajabrajiala bajiga, brajiala mashika, brajiala masino. Ola brajabasito, ola brajibasito. Alle Ehre geben wir dir, Herr. Alle Ehre geben wir dir, alle Ehre geben wir dir. Kola, gerechter Richter, König, König der Herrlichkeit. Oh, Shakabara Jabasando, Kola Brajabasando, und alle werden dich erkennen. Alle werden dich erkennen. Shakabara Jabasando, oh, Shakadada Brajemasondo, Brajamasino, oh, Shagala Brajimasola Brajibasodo Brajiga Bradia La Jeba, oh, Barshagababa. O brajabasito la brajima sando brashabasindo brajiba solo con la brajema sondo go brajiga bradia la jedo con rajima sando brajibasito con la brajia bascendo brashabasita la brajama sando o la brajabasito ci calabra shabasindo con la brajiba sando brashabasito go brashabasito ci cabradiela mashando brajia basito con la Regiba Sando, Prashega Bradia Mashendo Bradia Masono, Kolabrajiba Sindo, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für deinen Sieg, danke Jesus. Oh, Herr der Herrlichkeit, Herr der Herrlichkeit, Herr der Herrlichkeit, Herr der Herrlichkeit, oh danke, die ganze Erde ist erfüllt von dir, die ganze Erde ist erfüllt von deiner Herrlichkeit und von der Erkenntnis der Herrlichkeit. Danke, Herr. Shika Brajabasito. Kola Brajabasito. Kola Brajimasando, Belajega Brajibasando. Kola Brajibasando, Gobrashela Brajibasindo. Shika Brajiela Brajiela Brajiela. Halleluja. Eine neue Generation steht auf, die sich des Evangeliums nicht schämt, die sich Gottes nicht schämt, die sich Jesu nicht schämt. Halleluja, danke Herr für diese Generation, die jetzt aufsteht, überall, überall, überall. dein Lob groß macht und deine Herrschaft ausdehnt. Oh, la brajama sando, brasheba sando, oba shika brajama sando, kola brajima sino, hoshika da da da da da da da. Oh, Halleluja, wenn du was auf dem Herzen hast, komm gerne und bete. Shaka brajala masando, kola brajaba sito, chika brajala masando, brasheka brajala sheka brajima shendo, brasheba brajia mashado. Rachela Bradiala Massando, Cola Bradiba Sito, Sheka Bradi Massando, Presheka Baba Baba Baba Baba Baba, hoch erhoben, hoch erhoben bist du, hoch erhoben, hoch erhoben, hoch erhoben, Chica Bradiala Massando, oh Brasheva Sito, Brasheva Sito, Bre. Richtig weiter aus, richtig weiter aus, richtig weiter aus, richtig weiter aus. Diese Durchbruchskraft ist immer noch da. Diese Durchbrecherkraft ist immer noch da. Nutzt die Zeit, nutzt die Zeit. Lass uns diese Zeit nutzen, nicht verstreichen lassen. Kolabrashabasito, brashabasindo, kolabrajibasando, brashika baba baba baba. Ich rufe euch aus dem Norden, Süden, Osten, Westen des Landes hervor. Nehmt euren Stand in der Armee Gottes ein. Mit der Ausrüstung, die ihr jetzt habt, nehmt euer Land ein. Jetzt ist die Zeit, Deutschland einzunehmen. Jetzt Durchbruch für Deutschland. Durchbruch für die Schweiz, Österreich, Frankreich, England, Israel. Durchbruch. Yes, Amen. Sola brajaba baba baba sito, brashika baba baba baba sando go brajaba sito, brashika brajela brashika brajela brashene go brajela masando, chika brajela mas. Ich rufe Durchbruch aus über all denen, die noch ganz fern von Gott sind. Und ihr kommt nah, ihr kommt nah, ihr Fernen, ihr kommt nah, ihr kommt nah, ihr kommt ganz nah. In Beschleunigung rufe ich aus, Beschleunigung über denen, die fern sind oder fern scheinen. Ihr kommt rein, ihr kommt rein. Wir ziehen euch rein ins Königreich Gottes. O shika baba ba, o shaka da da da da da da. Rashika baba ba, sola braje ba sando. Rashika baba ba, rashika braje la machine ko braje ba sito. Kola braje ma sando, kola braje ba sito, kola braje ba sito. Shika baba baba baba ba. Wir blasen den Odem Gottes in den Leib hinein, in den Leib Christi hinein. Alles andere muss weichen. Die Fesseln, die Ketten müssen weichen. Sie sind zerbrochen. Komm herauf und nimm den Stand wirklich ein. Du hast die Autorität zu sprechen, auch für die Länder zu beten, für deine Stadt, dein Dorf zu beten. Mach deinen Mund auf und Gott wird ihn füllen. Yes. Also alle, die noch vom Intellekt geleitet sind, ja, da sage ich einfach, dass sie bereit sind, deinen Intellekt rund abzulegen, dass du wirklich das Haupt bist. Deine Gedanken sind über ihren Gedanken, dass wir wirklich dich als Haupt haben und nicht mal eigenen Köpfe haben, sondern dass wir uns beugen, ja, unsere Kronen niederlegen vor dir, weil du bist das Haupt, du bist das Haupt und du tust jetzt Neues, Neues, Neues. Danke, dass dein Neues durchbricht, auch in unseren Gedanken, auch in unserem Denken. Danke für dieses Neue, für dein Licht, das du durchbrichst, Herr, wie nie zuvor. Yes, Amen. Herr, in Jesu Namen brechen wir alles. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin zu schwach, ich kann nicht. Ich breche das in dem Namen Jesus. Herr, wir können mit deiner Kraft, Herr, nicht eigener Kraft, sondern mit deiner Kraft sind wir stark, mit deiner Kraft brechen wir durch. Halleluja, mit deiner Kraft ist alles möglich. Halleluja, danke, Herr. Wir geben uns ganz hin, haben nichts zu verlieren, haben nichts zu verlieren. Wir geben uns ganz hin, wir geben uns ganz hin, haben nichts zu verlieren, sind völlig frei. Wir geben uns ganz hin, wir geben uns ganz hin, haben nichts zu verlieren, sind völlig frei für dich. Wir geben uns ganz hin, wir geben uns ganz hin, haben nichts zu verlieren, sind völlig frei für dich. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chanda va le le da la moso, chana ma va le le da la, chira ba va la la. Wir geben uns ganz hin, ich gebe mich ganz hin, habe nichts zu verlieren, bin völlig frei für dich. Ich gebe mich ganz hin, ich gebe mich ganz hin. Habe nichts zu verlieren. Juhu! Bin völlig frei für dich. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Die Armee steht auf, die Armee steht auf, die Armee steht auf, die Armee steht auf, die Armee steht auf, Seite an Seite. Die Armee steht auf, die Armee steht auf, die Armee steht auf, Seite an Seite. Oh, die Armee steht auf, die Armee steht auf, die Armee steht auf, Seite an Seite. La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Schau nur auf dich, schau nur auf dich, schau nur auf dich. Gehen wie ein Mann voran. Wir schauen nur auf dich. Wir schauen nur auf dich. Und gehen voran wie ein Mann. La la la la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vielleicht dachtest du noch, du bist so eine einzelne Person, die irgendwo so für sich ist, aber die Wahrheit ist, du bist in der Armee Gottes. Das ist sein Plan für dich. Nicht, dass alle irgendwo für sich alleine irgendwo rumtingeln, sondern er hat eine Armee. Und du gehörst zur Armee. Sag mal, ich gehöre zur Armee. Ich gehöre zur Armee. Ich gehöre zur Armee. Und jetzt lass meinen Jubel-Armee-Ruf laut werden. Wuhu! Ja, Halleluja. Der Heilige Geist hat mich an ein Bild erinnert, das ich auf Instagram gesehen habe. Also Instagram ist nicht alles schlecht. Und zwar, das war ein Foto. Und da hat man gesehen, dass da war irgendwie auf Überflutung irgendwo im asiatischen Bereich, was ja jetzt nicht gut ist. Und da hat man so einen Mann gesehen, wie er so eine Götzenfigur rumgeschleppt hat. Der musste sie quasi vor diesen Fluten retten, diese Götzenfigur, weil sie ja tot ist. Und daneben stand so, wir haben einen lebendigen Gott. Und es ist wirklich so, wir haben einen lebendigen Gott. Seid ihr da dabei? Wisst ihr das? Glaubt ihr das? Sag mal, ich habe einen lebendigen Gott. Halleluja. Und ja, und dieser lebendige Jesus hat wirklich den Sieg für uns vollbracht. Er hat am Kreuz für uns gesiegt. Mir ist es so bewusst geworden wieder. Und wirklich, lebe nicht unterhalb dieses Sieges. Leb nicht unterhalb dieses Sieges, in keinem Bereich deines Lebens. Weder in Gesundheit, noch in Finanzen, noch in Beziehung, in deinem Beruf, wo auch immer. Leb nicht unterhalb dieses Sieges. Es hat ihn alles gekostet. Und ich glaube, es macht ihn wirklich so traurig, wenn er uns sieht, wie wir unterhalb dieses Sieges leben. Weil ich dachte mir, wenn du ein Kind hast zum Beispiel, es hat sich verletzt und es nimmt einfach deine Hilfe nicht an, wie würdest du dich da fühlen? Und ich glaube, so fühlt sich der Vater manchmal, wenn bei uns irgendwas ist und wir nehmen seine Hilfe nicht an. Stell dich doch auf den Sieg von Jesus. Sag, nicht in meinem Körper, nicht in meinem Leben, keine Krankheit mehr in Jesu Namen. Sag mal mit mir, keine Krankheit in meinem Leben. In Jesu Namen. Keine Krankheit meiner Familie in Jesu Namen. Halleluja. Weil der Feind probiert's halt. Das tut er halt. am Freitag vor der Konferenz, ich wach auf mit einem eitrigen Zeh. Ich hatte noch nie einen eitrigen Zeh. Und dachte immer, ja, super. Und dachte immer, nein, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Und dachte ich mal, nein, das machen wir nicht. Dann lag ich im Bett abends und habe gesagt, in Jesu Namen, diese Zeh wird wieder jetzt uneitrig. Genau. Und dann, ich hatte fast das ganze Wochenende hohe Schuhe an und dann am Montag, Dienstag war es wieder weg. Ohne irgendwas. Deswegen wirklich, steht da drauf. Ja, Halleluja, wirklich, steht da drauf. Lass dir kein X von U vormachen, lass dir keinen Käse erzählen, sondern steh auf das, was wirklich Jesus vollbracht hat. Steh auf den Sieg. Steh auf den Sieg. Und manchmal muss man es halt ein paar Mal proklamieren. Mach's einfach. Glaub's einfach. Glaub Jesus, wirklich. Glaub dem Wort. Glaub das, was er dir hinterlassen hat in seinem Wort. Ich bitte dich, glaub ihm. Weil ich hab's in der Bibel, habe ich eine Zeit lang immer so unterstrichen in den Evangelien, wenn Jesus gesagt hat, ja, dein Glaube hat dich geheilt. Geh, dein Glaube hat dein Kind geheilt. Dein Glaube hat das und das gemacht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht glaubt. Deswegen wirklich glaub. Glaub das Wort. Glaub wirklich das, was Jesus für dich vollbracht hat. Das ist der Schlüssel. Und wenn du sagst, ich kann nicht glauben, dann sag, Herr, hilf mir zu glauben. Sag, danke für den Glauben in meinem Herzen. Danke, dass es da ist. Danke, dass ich den gleichen Glauben habe wie du. Und danke, Herr, dass du das machst. Er hat es dir versprochen. Und es gibt keinen Gott, der dann irgendwie nur sagt, so ja, dir verspreche ich ein bisschen was, dir ein bisschen mehr und dir nichts. Nein, die Fülle ist für dich da. Alles ist für dich da. Gesundheit, wirklich, glaub's ihm. Oh, glaub's ihm. Glaub deinem Gott, bitte. Halleluja. Ja, wirklich. Oh, und glaub wirklich für deine Familie, toleriere nichts in deiner Familie. Ob du jetzt Mama, Papa bist oder was auch immer, oder deine Kinder für die Eltern oder für die Geschwister oder für Oma, Opa, toleriere einfach keine Attacken des Feindes in deiner Familie mehr. Du hast Autorität, Jesus lebt in dir, du kannst sprechen, du kannst sagen, nein, nicht in meiner Familie. Wirklich, nimm dir die Zeit, wirklich geh ins Gebet. Das Gebet ist so wichtig, wirklich. Ja, sprich's aus, proklamier die Wahrheit und wirklich toleriere nichts mehr. Toleriere nichts mehr. Die Zeit ist vorbei, dass sich Christen haben vom Feind knechten lassen. Die Zeit ist vorbei. Wir stehen auf, wir nehmen unseren Stand ein, wir nehmen den Sieg ein. Wir gehen im Sieg in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Amen. Ja, wir haben den Sieg und wir haben die Lufthoheit, das habe ich heute so gehabt, wir haben die Lufthoheit. Siehst es ja auch gerade, was es für einen Unterschied macht in der Welt, auch in dem Krieg zwischen Iran und Israel, was es für einen Unterschied macht, wenn man die Lufthoheit hat. Dann kannst du einfach, das sind dann zum Teil, ist der Feind sogar, die müssen sogar sich überlegen, ob sie jetzt Raketen abschießen, weil dann sieht Israel direkt, wo die herkommen und können die Startdinge abschießen, weißt du. Das ist so, da bist du in der Zwickmühle. Und genauso ist es für den Feind, wenn wir die Lufthoheit haben, wenn wir die einfach haben und einnehmen. Und weißt du, wir werfen jetzt keine Bomben ab, sondern wir werfen halt Liebesbomben ab. Weißt du? Aber wir haben die Lufthoheit. Ich habe mir auch so gedacht, die Bibel sagt ja, oder das heißt ja auch immer so, der Feind ist eigentlich der Fürst der Welt. Und das ist ja schon wahr, aber es heißt, ich glaube es trotzdem so, wir haben die Lufthoheit. Wir herrschen trotzdem drüber. Er hat zwar so auf dem Boden, hat er irgendwie ist er halt der Fürst der Welt, ist er halt so, aber wir haben die Lufthoheit. Wir herrschen von oben. Wir herrschen nicht irgendwie, wir sind nicht irgendwie unten und versuchen da rumzustochern und uns rumzuärgern, sondern wir herrschen von oben. Wir herrschen von oben. Und es ist auch in der Welt, in den Militären, es ist wirklich so, wer die Lufthoheit hat, der ist unantastbar. Da gibt es kein Gegenankommen. Bevor es die Flugzeuge gab, da war es okay, wer die Meere beherrscht hat. Deswegen war das Großbritannien so ein großes Reich, weil die größte Marine hatten oder die stärkste Marine. Aber später dann, als es halt die Flugzeuge gab, da war wer den Luftraum beherrscht hat, der hat Sagen gehabt, der hat den Ton angeben können. Ja, und da kannst du den Ton angeben, weil du hast die Lufthoheit. Ja, und ja, es ist einfach... Kannst du dich einfach darauf vertrauen? Und weißt du, es ist auch einfach. Ich finde es auch manchmal, ja klar, ich meine, das ist schon auch gefährlich, so rumfliegen oder so, aber du bist ja eigentlich, du bist ja eigentlich von dem Eigentlichen, bist du ja weit, zum Teil weit entfernt, weißt du, du fliegst dahin, du wirfst dein Zeug ab und dann fliegst du wieder weg zum Teil, weißt du, das ist, du bist gar nicht so in diesem Ganzen, wo es so gefährlich ist oder wo du halt, weißt du, du bist eigentlich mehr entfernt von der Sache, du bist eigentlich, du nimmst deinen Stand ein, du wirfst da dein Zeug ab und dann gehst du wieder weiter und so bist du auch im Geist, weißt du, du bist über den ganzen Umständen, du bist über der ganzen Sache und wenn es mal Sachen gibt, wo du reinsprechen musst, dann machst du das auch, dann sprichst du da was frei, dann gehst du da rein, aber du stehst drüber, weißt du, dich touchen die Dinge nicht, die kommen nicht an dich ran, es ist nicht so, dass da irgendwas auf dich losgeschossen werden kann und dann sagst du, oh, was mache ich jetzt, oh, Hilfe, weißt du, nein, auch da bist du abgesichert. Es gibt dann auch die ganz modernen Flugzeuge, die haben dann sogar, hab ich ein bisschen gelesen, die haben dann sogar irgendwelche, die können dann den Radar von den Raketen, die auf sie geschossen werden, stören und dann tanzen die Raketen nur rum und stürzen ab. Weißt du, so bist du auch, du bist geschützt, weißt du, du bist da sicher. Du kannst dich dann auch, weißt du, kannst du dich auch Dinge trauen. Ich denke mir auch, weißt du, da kannst du dich ja eigentlich alles trauen, wenn du eigentlich weißt, hey, du bist komplett sicher, du bist komplett geschützt, dir kann niemand was anhaben, du hast die Lufthoheit, du herrschst. Und so kannst du, ja, so kannst du gehen. Kannst du gehen und im Wissen, hey, du wirst siegen, weißt du, du hast den Sieg haben wir schon in Christus, wir haben den Sieg schon, ja, wir haben den Sieg schon und, weißt du, den vollen Sieg, weißt du, nicht nur so ein bisschen, ja, okay, ja, mit mir wird es dann auch am Ende irgendwie gut, ich werde es auch in den Himmel schaffen. Nein, du hast den kompletten Sieg jetzt schon hier auf Erden, weißt du, du kannst es ergreifen, das heißt nicht, dass du vielleicht gar keine Umstände mehr haben wirst, das heißt nicht, dass du jetzt nur noch irgendwie im Lotto gewinnen wirst und alles, kann auch sein, aber es heißt schon, die Umstände werden trotzdem vielleicht noch da sein, aber du wirst einfach drüber schweben, du bist einfach drüber, du fliegst einfach darüber hinweg und ja, in deiner Seele wird es vielleicht auch mal anspruchsvoll sein oder herausfordernd, aber du weißt, dass du immer drüber gehen kannst. Du kannst immer drüber gehen, weißt du, du kannst auch, egal was in deinem Leben gerade losgeht, du kannst immer im Geist gehen und da ist es, das ist Ruhe, da bist du drüber. Das ist einfach, ja, das ist einfach Ruhe. Da bist du einfach, weißt du, ich denke, wenn du, bin ja auch schon im Flugzeug geflogen, wenn du mal über die ganzen, weißt du, wenn du über den Wolken bist oder so, weißt du, da ist, glaube ich, viel ruhiger. Ich glaube auch, wenn du so jetzt so ein Jet oder so da fliegst und so, wenn du da in die Lüfte da wegzischst, ich glaube, da ist dann irgendwann ruhig. Da ist dann unten, ist geht vielleicht hier der Kampf hin und her, aber da oben ist Ruhe. Und ja, du kannst immer hingehen, weißt du, kannst immer, der Zugang ist auch immer offen. Zugang ist immer offen, weißt du, kannst immer zum Herrn kommen, kannst immer in den Geist gehen und kannst immer ganz hoch abheben, egal was in deinem Leben gerade vor sich geht, weißt du, wenn dein Verstand da kommt, der Gedanke und die Sorge und das, ja, aber du kannst drüber gehen, du kannst höher steigen und vielleicht rattert es dann in deinem Verstand noch, aber du kannst trotzdem höher gehen und dann kommt dieser Frieden, der allen Verstand übersteigt, der kommt dann einfach. Und so gehst du und das wird sichtbar. Weißt du, das wird sichtbar auch in der Welt. Du hast auf einmal eine Autorität, du hast auf einmal ja, eine Ruhe auch, die man dir ansieht. Ja, man sieht es dir einfach an, man sieht dir an, dass du anders bist. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werdet ihr sie erkennen, daran, dass ihr einfach anders seid, nicht wie von der Welt seid. Ich muss dann auch so dran denken, es gab irgendwie in Amerika so ein gab es einen Farmer, der hat mir immer seine Pferde gehabt oder jeder Farmer hatte so Pferde und normalerweise hast du die so gebrandmarkt, hast dann irgendwie mit so einem heißen Eisen halt die Pferde gebrandmarkt, damit jeder wusste, okay, das sind deine Pferde, die tastest du nicht an. Und es gab einen Farmer, der hat es nicht gemacht, der hat alle seine Pferde hat er nicht gebrandmarkt und daran, dass er das nicht gemacht hat, wusste man, dass es dem seine waren. Und es ist, man hat ihn, also der hieß Merrick und man hat ihn dann auch, hat ihn gesagt, ah, das sind Merrick seine, also Merrick. Und daraus ist dann, gibt auch den Begriff im Englischen, das ist Merrick, ist für jemand, der sich nicht einkategorieren lässt, der sich nicht in was eingruppieren lässt. Und weißt du, so ist es bei Gott mit uns, weißt du, man erkennt uns nicht daran, dass wir irgendwie hier, wir sind die Christen auf unserem T-Shirt stehen haben oder sowas, sondern man kennt uns daran, dass wir frei sind. Man kennt uns daran, dass wir nicht irgendwie so eine Brandmarke auf uns drauf haben, so hier, das und das, sondern nein, man kennt uns einfach daran, dass wir frei sind, an unserer Freiheit. Ja, an unserer Freiheit. Das ist eigentlich das Zeichen, an dem man die kennt, die Söhne Gottes sind. Nicht daran, dass Gott deinen Namen in dein Herz geschrieben hat. Hat er ja, aber weißt du, die Art, wie sich das ausdrückt, ist in Freiheit. Nicht in irgendwie Gebundenheit, nicht in Ketten oder, sondern in Freiheit. Und daran werden sie sehen. Sie werden sehen, hey, da ist was anderes. Der ist frei. Der hat all die Probleme, die ich habe, hat er zwar auch, aber irgendwie steht er drüber. Irgendwie kommt das nicht an ihn ran. Irgendwie geht das nicht. Und so kannst du gehen. Du kannst wissen, hey, ich bin drüber, ich bin frei. Und du kannst andere da reinziehen. Ja, und ich glaube, da ist noch viel mehr offen. Also viel mehr. Wir haben jetzt Pfingsten gehabt und dann denkst du so über die Apostelgeschichte nach, was so alles passiert ist, auch am Pfingsttag selber und später. Und das wäre schon begeisternd. Und ich glaube, viele würden sagen, hey, wenn wir das mal erreichen, oh, das wäre doch top. Ja, 3000 Bekehrte an einem Tag und so weiter. Aber die Bibel sagt eigentlich sogar, dass wir noch drüber hinausgehen werden. Das heißt, der Spätregen wird sogar noch drüber gehen. Weißt du, das, was Paulus gesehen hat, eigentlich muss es so sein, dass wenn wir dann in den Himmel kommen, dass Paulus sagt, ja okay, gegen das, was ihr da abgezogen habt, da war das ja bei mir nur der kleine Anfang. Weißt du, du musst noch drüber hinausdenken. Und ich auch bei Paulus, wenn du es dir anschaust, der hat eine Autorität. Der hat da bei dem, ich glaube auf Zypern war das, bei Elimas, wo der den er bekennen wollte oder das Evangelium erklären wollte, aufhalten wollte, dieser Magier, wo er einfach gesagt hat, hey, du bist jetzt blind. Der hat nicht Rücksprache mit dem Heiligen Geist geführt, ja, so, was soll ich jetzt machen, sondern er hat einfach gesagt, hey, du bist jetzt blind, weil du sabotierst hier, das geht nicht. Also der hat auch seine Autorität eingenommen, der hatte die Lufthoheit und der wusste im Geist, der war so im Geist dran, dass er wusste, hey, das ist jetzt dran. Und hat er ausgesprochen, es ist passiert. Und das ist eine krasse Autorität. Du siehst es bei Paulus an anderer Stelle, hat er es nicht gemacht. Weißt, er hat jetzt nicht, wenn es gegen ihn geht, oh, die gehen gegen mich, da muss ich gleich mal blind. Weißt, er hat sich zum Teil steinigen lassen, hat er nichts gemacht. Haben sie ihn gesteinigt und ist danach aufgestanden, weitergegangen. Das heißt, er hatte da auch... der hatte da auch wirklich die Disziplin zu wissen, hey, das ist jetzt vom Geist auch dran. Und auch wo man vielleicht denkt, okay, muss man da wirklich eingreifen bei der Wahrsagerin, die ihm hinterhergelaufen ist. Und die hat ja das Richtige gesagt. Die hat gesagt, hey, die verkünden die gute Botschaft, hört denen zu oder so in die Richtung. Und irgendwann nach ein paar Tagen hat er halt aber gesagt, nee, das ist jetzt nicht. Und hat diesen Wahrsagergeist rausgetrieben, weil es einfach nicht im richtigen Geist war. Sie hat vielleicht vom Wort her das Richtige gesagt, aber sie hat es nicht im richtigen Geist gesagt. Und hat auch gesagt, nee. Das, und da musst du, ist es auch, weißt du, Autorität ist schön und gut und haben wir alle, aber ich glaube, es braucht auch wirklich diese Klarheit, auf dem Wort zu stehen und eben vom Geist geführt zu sein, dass wir die so genau wie Paulus sie auch eingesetzt haben, einsetzen können, dass wir wissen, okay, nur weil jetzt jemand gegen mich geht, muss ich nicht gleich die ganze Hölle auf ihn lossprechen oder sowas und sagen, ja, Blinden und das und hier. Aber wenn es sowas ist, wo der Herr sagt, hey, guck mal, das blockiert jetzt das Verkündungsevangelium, dass man sogar so klar sprechen kann. Aber da brauchst du, weißt du, da musst du wirklich wissen, was vom Geist dran ist. Da musst du wirklich so eng sein, dass du nicht, sogar so eng, dass du nicht mal mehr Rücksprache führen musst, dass du sagen musst, ja, okay, ist das jetzt gerade dran, Heiliger Geist? Was ja, wenn du dir nicht sicher bist, dann mach's lieber so. Aber du siehst bei Paulus, dass er sogar so eng mit dem Heiligen Geist unterwegs war, dass er das wusste, dass er intuitiv dann gewusst hat, hey, okay, der stört jetzt. Und da sagen wir, hey, okay, du bist jetzt blind. Weißt du, und es ist krass, aber weißt du, es zeigt auch, dass da eine Autorität drin ist, die man auch ernst nehmen muss. Die man nicht einfach so Larifari, ja, ich spreche mal im Namen Jesus, sondern wo auch wirklich was dahinter ist, wo auch eine Kraft dahinter steckt und wo du auch wirklich lernen musst, da vom Geist geführt zu sein. Und ich glaube, dann stehen da Dinge offen, wie du es in der Apostelgeschichte gesehen hast und sogar noch darüber hinaus. Und ich glaube, da will Gott uns hinführen. Und ja, genau. Und dafür musst du die Lufthoheit haben. Dafür musst du wirklich überall den Geistern, überall dem, was hier in der Erde rumschwirrt und wenn die neue Krise aufgeht und wenn das jetzt noch passiert und ach, was passiert morgen alles, was steht morgen alles in Nachrichten, da musst du drüber stehen, da musst du drüber fliegen. Ja? Du kannst das auch mitbekommen, kannst dich da informieren, aber weißt du, du musst dann auch immer wieder hochgehen. Weißt du, immer wieder irgendwann Nachrichten aus und dann wieder nach oben und wirklich ja, hören, was er für Nachrichten für dich hat, weil die sind die wichtigeren. Also, das sind die wichtigen Nachrichten, die Gott für dich hat. Amen. Ja, oben ist wunderschön. Und wir sind ja wie die Adler und Ja, ich weiß nicht, die, wo arbeiten gehen, die kennen bestimmt auch die kleinen Raben, die uns immer anpicken wollen. Ich habe da einen neuen Sport jetzt entwickelt. Wenn sie einfach schlecht gelaunt oder so, dann lasse ich halt die Freude extrem raus. Wenn sie einfach lieblos sind, dann gehe ich einfach zu meinen Bewohnern und sage denen, wie wunderbar sie sind und lasse die Liebe fließen, dass sie sehen, wie es funktioniert. Es ist so wichtig, dass wir es wirklich vorleben. Und ich habe auch für mich jetzt so, dass ich sage, das Wort ist meine, also meines Fußes Leuchte. Ich will da nur noch laufen, auf dem Wort. Und sobald ich merke, oh, da will ich jetzt doch was gegen jemanden haben, dann muss ich wieder zurück, weil die Liebe sagt ja eben einfach, dass wir einfach unseren Nächsten lieben und nicht was gegen den haben und anfangen, für ihn zu beten und ihn zu segnen und nicht aufhören zu beten und zu segnen für unsere Feinde. Wir können dann auch mal hüpfen und uns freuen, wenn wir doch ein bisschen in Anfechtungen kommen. Yeah, mal dürfen wir mal wieder hüpfen. Ja, ist doch ein tolles Leben, oder, da oben. Heute jetzt beim Lobpreis, da war so eine Leichtigkeit, wo ich dachte, ja, Herr, davon können wir auch noch mehr haben, von dieser Leichtigkeit, wirklich, ja, durch den Tag zu gehen. Ich hatte jetzt mal so eine Phase, wo ich am Sonntag dachte, Montag wieder schaffen, oh nee, kam so. Und dann am Montag, nee, Sonntagabend habe ich in der Bibel gelesen, Sprüche 31, jetzt steht da, die von der fleißigen Frau, ne, steht da, von der fleißigen Ehefrau oder Frau, weiß nicht, genau, und dann Hausfrau, fleißige Hausfrau, Spaß, genau, und da steht dann, und die freut sich schon auf den nächsten Tag, und ich, okay, Herr, jetzt weiß ich, wie es geht. Das ist der Hammer, wie Gott das macht. Und zack, war das Ding draußen. Ich habe so am Montag so viel Freude hatte ich noch nie an einem Montagmorgen. Weil ja einfach Kraft im Wort ist. Im Wort ist einfach Kraft. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist es immer mehr, dass er direkt zu uns redet. Wirklich persönlich, wo man noch irgendwo, wo es noch ein bisschen eckig ist, da wird es dann rund, da macht es erst, er macht es dann durch sein Wort. Und auch diese Führung vom Heiligen Geist wird jetzt immer stärker, dass er sagt, sprich den an. Und ich, oh, nein, ich traue mich nicht. Sprich ihn an, sag, Herr, dann hilf mir. Und zack, stehe ich vor ihm und dann... Es ist einfach, ja, mit dem Heiligen Geist ist einfach so schön. Und wie du es gleich zu Anfang, Gnade, auch wenn wir uns mal nicht getrauen, diesen Mann, wie er auch immer aussieht, anzusprechen oder irgendwie, er hilft uns und er macht es mit uns. Er hilft uns, um mit dem Heiligen Geist zusammen zu gehen und zu wirken, das ist einfach der Hammer jetzt. Und es wird jetzt immer stärker und intensiver und klarer, viel, viel klarer irgendwie mit dem Heiligen Geist einfach. Und er möchte alle uns reinnehmen da jetzt in diesen wunderbaren Führung vom Heiligen Geist. Oh, es ist schön. Amen. Amen. Ja. Hat's denn jetzt? Ja, das ist eigentlich der Punkt, dass wir wegkommen von dieser natürlichen Ebene, wo wir immer nur das Negative sehen, so Tag für Tag negative Botschaften, Nachrichten hören. Und ja, das ist ja nicht unser Leben, sondern wir haben ein neues Leben bekommen und wir sind eine neue Schöpfung. Und wir wollen in diesem neuen Leben aus Jesus, da wollen wir rein, da wollen wir leben. Und zwar einfach in seinem Königreich. Es gibt zwei Reiche, es gibt wirklich nur zwei Reiche. das Reich der Finsternis und das Reich der Freude. Genau, das Reich der Liebe, das Reich des Lichts. Ja, und da wollen wir doch drin leben. Und das ist, also ihr habt gemerkt, für mich halt schon auch immer wieder im Alltag so wirklich eine Entscheidung. Geh wirklich rein in dieses Königreich, wo Jesus regiert, wo seine Liebe regiert, wo einfach seine Freude regiert. Und in diesem Königreich, da geht es uns richtig gut. Und da gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Depression. Vor allen Dingen gibt es da keine Sorgen und Angst, denn in dieser Welt ist einfach Angst, so in diesem Luftraum, ja, da sind immer Mächte der Angst und Sorge und die fliegen uns manchmal an, aber wir widerstehen. Amen. Wir widerstehen einfach und von oben her, wie wir es jetzt gerade gehört haben, immer von oben her. Und es hat mich voll angesprochen am Sonntag, diese vier Ebenen. Ja, diese vier Ebenen und die höchste Ebene ist einfach die Ebene des Geistes, ist die himmlische Welt. Unsere Heimat ist einfach im Himmel. Unsere echte Heimat ist im Himmel. Und da sind wir glücklich und froh, voller Freude. Und etwas anderes wollen wir überhaupt gar nicht mehr in diesem fleischlichen Bereich. Nee. Nein, nein. Und nochmals, nein, wollen wir gar nicht mehr. Ja. Und im natürlichen Bereich bringt er auch nichts. Ja. Da ist das Leben auch nicht so, wie Jesus es uns versprochen hat. Er hat uns das Leben, das überfließende Leben gegeben. Johannes 10, Vers 10. Ich habe immer wieder gedacht, wie komme ich denn da hinein? Jesus hat es versprochen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Aber jetzt weiß ich es. Ich bin ganz oben, ja, und ganz oben in unserer himmlischen Welt, auf dieser Ebene des Geistes, da. Da ist genau dieses überfließende Leben, das Jesus uns verheißen hat. Amen. Und ich habe eine wunderbare, passende Bibelstelle dazu. Okay. Oh, ich muss es doch wieder näher ranholen. Kolosser 3,1, wer das nicht auswendig kann. Stimme wieder weg. Ist was vor mir? Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Wer ist auferweckt worden mit Christus? Bist du dankbar dafür, dass du auferweckt worden bist mit Christus? Halleluja. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ist es nicht wunderbar? Euer neues Leben, unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Weißt du, keine Nachricht oder was auch immer ist, Ablenkung, sollte uns aus diesem Leben in Christus, in seiner Gegenwart rausbringen. Und ich glaube, das lehrt er uns gerade. Das lehrt er uns gerade sehr stark, das lehrt er uns schon länger, aber ich glaube ganz besonders in dieser Zeit lehrt es uns, dass wir uns nicht ablenken lassen, nicht rausbringen lassen, aus seiner Gegenwart, aus ihm. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Halleluja. Und ihr werdet viel Frucht bringen. Und was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben, wenn ihr nur in mir bleibt. Und ich glaube, das ist sein Ruf an uns, bleibt doch in mir, egal was die Nachrichten sagen. Natürlich beten wir, klar, wir lassen es auch nicht nur passiv alles immer über uns drüber gehen, sondern wir haben echt einen Auftrag und das haben wir heute Abend auch gemacht, einfach wirklich zu beten, in Ordnung Gottes reinzusprechen, Schutz Gottes, Sieg Gottes, Genau, Pläne Gottes, dass die Pläne Gottes zustande kommen, die Pläne der Finsternis nicht zustande kommen. Das beten wir alles. Aber wichtig, wir leben in dieser Gegenwart Gottes. Wir leben in seiner Herrlichkeit. Wir leben in seinem Atem. Ja, sein Atem ist in uns. Und wir leben aus seinem Atem heraus, aus seiner Gegenwart heraus. Und dann wird das Leben so gut. Und da kann einiges passieren auch um uns rum. Und vielleicht bedrohlich manches aussehen, aber wir wissen, wo wir zu Hause sind. Weißt du, wo du zu Hause bist? Weißt du, dass du in Christus, was auch immer ist, dass du in Christus bist, in Christus. Wir sind in Christus zu Hause. Wir sind in ihm. Und er ruft uns wirklich rein, wirklich, komm in mich rein, komm tief in mich hinein. Du bist es eigentlich schon, wir sind es eigentlich schon. Aber er möchte, dass auch unsere Seele, ja, die Seele, sie erneuert wird und in Christus Raum hat. Weißt du, unsere Seele wird immer hier unruhig sein und da eine Sorge oder sowas, was auch immer haben, weil natürlich wir in dieser Welt leben. Aber ich glaube, es gibt wirklich ein Leben drüber, in seiner Gegenwart, aus ihm, mit ihm, in alles, was uns begegnet. Wir sagen, Herr, was mir auch entgegenkommt, aber ich muss es nicht, I don't face it alone, ja, ich stehe dem nicht alleine gegenüber, sondern der Herr ist in mir. Halleluja, also müssen wir uns keine Sorgen machen, müssen wir jetzt schon irgendwelche Lager anlegen oder irgendwas, Reservelager oder so, sondern Gott führt uns absolut und wir werden alles haben, zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo wir sind. Hat Gott uns vorbereitet. Er hat die Werke, die guten Werke vorbereitet für jeden Einzelnen von uns. Halleluja, dass wir nur darin laufen. Das Einzige ist, dass wir das glauben, dass wir es im Glauben annehmen und sagen, ja, das bin ich. Ich bin nicht der ängstliche Typ. Ich bin nicht der Typ, der es immer nur super sicher haben muss, sondern ich bin der abenteuerliche Typ. Halleluja. Wenn auch mal unvorhergesehene Sachen kommen, dann bringt mich das nicht komplett raus, sondern ich sage, juhu, endlich mal was Unvorhergesehenes. Meine 400 Versicherungen, die ich abgeschlossen habe. Haben diese eine Sache nicht bedacht. Halleluja, also er ist unsere Versicherung. Er ist unsere Versicherung. Das ist echt so wichtig, einfach in dieser Zeit. Wir können uns nicht auf weltliche Sachen letztlich verlassen, sondern auf ihn ist Verlass. Und er ruft uns, sagt, lass mich dein Schutz sein, lass mich deine Versicherung sein. Lass mich dein Alles sein. Und weißt du, wenn wir ihn das sein lassen, dann müssen wir diese anderen Sachen nicht fürchten. Dann wissen wir, für uns wird gesorgt sein. Wir werden immer das Richtige sagen, das Richtige zur Verfügung haben, auch für die Menschen um uns herum, wenn sie sich fürchten, was auch immer. Aber wir werden uns nicht fürchten. Halleluja, weil der Furchtlose ist in uns. Und wir sind furchtlos. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Wenn wir in ihm sind, sind wir in dem, der die Welt mit Ängsten, Sorgen, Nöten schon überwunden hat. Halleluja. Das heißt, immer wenn eine Sorge oder Angst kommt, da sagst du, Herr, du hast es schon überwunden und mit dir habe ich es überwunden. Halleluja, das ist schon überwunden. Es ist schon überwunden, weil er hat am Kreuz, er hat alles überwunden. Er hat alles überwunden, alles, was kommen könnte. Er hat es schon überwunden und er hat uns wirklich auf das Siegesgleis gesetzt. Sieh dich immer in dem Siegeszug. Ja, wir gehen im Triumphzug umher. Er führt uns im Triumphzug. Halleluja. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, wo sind wir zu Hause? Sind wir ja im Versagensabteil oder sind wir im Siegesabteil mit dem Sieger? Unser Gott hat gesiegt. In ihm sind wir und wir lassen uns durch nichts rausbringen aus ihm. Und das lernen wir jetzt, dass wir wirklich in ihm bleiben, egal, wie gesagt, wenn es rüttelt und schüttelt und huppelt, dann sagen wir, nein, und ich bleibe in Christus. Ich bin in ihm, das ist mein Aufenthaltsort. Weißt du, das ist unser erster Aufenthaltsort. Ob du jetzt in Filderstadt wohnst, in Stuttgart, in Hamburg, in St. Pölten oder in der Schweiz, ja, das ist das ist auch wichtig, aber das Wichtigste ist, dass wir unser Zuhause in Christus haben und dass wir ausgerichtet sind, wie ich gesagt habe, auf oben, auf die himmlische Welt und dass wir ein Leben in seiner wunderbaren Gegenwart führen, dass wir uns versichern, jeden Tag, du kannst dich morgens versichern, du stehst auf oder noch im Bett und sagst so, Herr, danke für diesen neuen Tag in deiner Gegenwart. Und ich werde nicht, danke, dass du mir hilfst, nicht aus deiner Gegenwart rauszufallen. Danke, dass du mir hilfst, einfach in deiner Gegenwart zu bleiben. Und deine Gegenwart und deine, ist ja seine Herrlichkeit. Wir sind Herrlichkeitsträger, wo ich auch bin. An meinem Arbeitsplatz, wenn ich einkaufen gehe, wo ich auch bin, mitzunehmen. Ich nehme deine Gegenwart, ich nehme deine Herrlichkeit mit. Wir sind eingekleidet mit Herrlichkeitskleidern, Kleidern des Heils, Kleidern des Sieges, Kleidern der Freude, Lobpreisgewänder. Mit denen laufen wir herum und wir weigern uns. Wir haben keine Depressionsklamotten an. Hast du schon deine Demos, also nicht deine, das war nie deine, aber wenn der Feind irgendwelche Depressionsklamotten anlegen wollte, die nehmen wir nicht an, ja, das bist nicht du. Das bist nicht du, wenn er dir so einen komischen Mantel umlegen möchte und plötzlich wird alles traurig und plötzlich wird alles schwer. Das bist nicht du. Dann sagen wir, nein, nein, nein, das nehme ich gar nicht an. Solche Mäntel nehme ich nicht an, diese Kleider gehören mir nicht, sondern ich habe Freudenkleider, Kleider des Heils habe ich an. Halleluja, Siegeskleider, ich gehe im Siegeszug mit meinem Herrn. Ich habe die gleichen Kleider an, die Jesus anhat. Halleluja, und er hat das Auferstehungsgewand an und er hat das Siegesgewand an, das Überwindergewand. Und mit dem, und das ist nicht stolz, wenn wir das anziehen und es nicht irgendwie vermessen, sondern das ist unser Kleid. Für diese Zeit, hast du schon an? Habt ihr schon angezogen? Und ich sag dir, nicht mehr ausziehen. Können wir auch beim Schlafen, haben wir das an, wie die Waffenrüstung, die ziehen wir auch nicht mehr aus. Die müssen wir auch nicht abends ablegen, die ganze Waffenrüstung, morgens wieder mühsam anziehen. Nein, wir lassen die einfach an. Halleluja, das ist am besten, ja. So sind wir auch nachts geschützt vor irgendwelchen Attacken oder was auch immer, ja. Halleluja, wir lassen die Gewänder Gottes, die herrlichen Gewänder an. Und es sind Gewänder und es ist er in uns. Halleluja. Und so haben wir den Sieg in allen Dingen. Halleluja, sag mal, ich habe den Sieg in allen Dingen. Und ich lebe ein Leben in Christus. In seiner Gegenwart. Und wo ich bin, entfaltet sich diese Gegenwart. Und Lösungen kommen hervor. Und alles Gute kommt hervor. Und darin bleibe ich. Halleluja. Amen. Und Amen. Darin bleiben wir. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Wir sind oben. Ha? Halleluja. Da ist der Heilige Geist für den Abend absolut drauf. Das empfindet man wirklich von Wort zu Wort. Kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, wir sind oben. Weißt du, warum sind wir oben? Ich möchte zum Schluss noch kurz was dazu sagen. Warum sind wir als Christen oben? Die Antwort ist eigentlich ganz genau, wenn du es biblisch ganz genau nimmst, ist, wir sind deswegen oben, weil Christus oben ist. Amen. Und wir sind genau so weit oben, wie Christus oben ist. Weil es heißt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns, also Gott, der Vater, hat uns mit auferweckt mit Christus und hat uns mit sitzen lassen an himmlischen Orten, da wo Christus ist. Du bist eins mit Christus. Ja, wer dem Christus anhängt, heißt 1. Korinther 6, glaube ich, Vers 26, wer dem Christus anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Amen. Das heißt, du bist genau so oben wie Christus. Du bist da, wo er ist. Jesus hat gesagt in Johannes 17, 24, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er zuerst gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und dann hat er gesagt, damit die Welt erkennt, also kommt noch was dazwischen, aber dann sagt er, damit die Welt erkennt, dass du mich genauso geliebt hast, wie du sie geliebt hast. Und dann kommt Vers 24 und dann sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich bin. Amen. Und genau das sagt Epheser 2, Vers 6. Dafür hat Gott gesorgt, indem er uns mit auferweckt hat und mit hat sitzen lassen. In Christus, an himmlischen Orten. Also schauen wir uns einfach noch mal kurz zum Schluss an, wie hoch wir wirklich droben sind. Okay? Also einfach mal so bildlich vorstellen. Ja? Nämlich genauso hoch wie Christus. Okay? Und was heißt es da? Epheser 1, das ist ein paar Verse weiter vorne. Epheser 1, Vers 20, da heißt es, Gott hat ihn, also Christus, aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Das ist schon mal sehr hoch, weil der Thron Gottes, ich meine, das ist der höchste Punkt im Himmel, kannst du davon ausgehen. Ja? Also jedenfalls geistlich gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob es im Himmel hoch und tief gibt, aber auf jeden Fall ist es der zentrale Ort, der höchste Ort, der wichtigste Ort. Ja? Okay. Und da heißt es, er hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Das heißt, Christus ist zur Rechten des Thrones. Zur Rechten, das kann nicht unterm Thron sein, sondern es ist auf derselben Ebene. Ja? Da ist Christus. Und dann sagt er weiter, wo sitzt er? Wie sitzt er? Hoch über jede Gewalt. Also jede Gewalt, die es hier auf der Erde gibt, egal, weißt du, die Gewalt, selbst die Gewalt von Atombomben, ist immer noch unter dem Platz, an dem du bist. Hoch über jede Gewalt, natürlich ist hier auch geistliche Gewalt insbesondere gemeint, also jeder Weltbeherrscher, egal ob das jetzt der, so wie Daniel es gesehen hat, der Fürst von Persien ist oder, keine Ahnung, der Starke über Deutschland oder sonst irgendwas, egal welche Gewalt, egal welche Macht, sagt er, ist hoch über jede Gewalt und Macht. Das heißt, es gibt nichts, wo du nicht drüber bist. Das ist deine Position, weißt du, du musst verstehen, was deine Position ist. Du kannst deine Position nicht einnehmen, wenn du sie nicht verstehst. Du kannst deine Position nicht einnehmen, wenn du dir nicht bewusst bist, was deine Position ist. Ja? Ich meine, wenn dir jemand, was weiß ich, jemand schenkt dir ein Auto und du weißt nicht, wo der Fahrersitz ist, dann fängst du nicht viel an. Ja? Stärkst vielleicht hinten rechts ein und denkst, warum fährt das Ding nicht? Ne? Du musst deine Position einnehmen und dazu musst du wissen, welches deine Position ist. Okay? Hoch über jede Gewalt. Sag mal, hoch über jede Gewalt. Hoch über jede Macht. Und dann sagt er, hoch über jede Kraft. Weißt du, der Teufel hat manchmal Kraft. Und diese Kraft versucht, dich in eine bestimmte Richtung zu pushen. Oder versucht, deine Gedanken in eine bestimmte Richtung zu lenken. Er hat manchmal Kraft. Aber weißt du, du bist hoch über diese Kraft. Im Geist. Also das ist die Position im Geist. Du bist hoch über diese Kräfte, die da auf deine Seele versuchen einzuwirken. Hoch über diese Kräfte, die versuchen, auf deine Gefühle einzuwirken. Du bist hoch versetzt, sagt er. Hoch über jede Kraft. Es gibt keine Kraft, die stark genug ist, dass du nicht hoch drüber bist. Weil, das ist auch klar, der Teufel hat viel Kraft, aber er hat nicht die Autorität. Amen. Du hast in Christus die Autorität. Jesus hat die Autorität und in ihm hast du die Autorität. Halleluja. Also hoch über jede Kraft. Und jetzt geht's noch weiter. Hoch über jede Herrschaft. Also alles, was hier auf der Erde herrschen mag, alles, was scheinbar sichtbar ist, jede Struktur der Herrschaft, es kann eine kleine Struktur sein, was weiß ich, ein Familiengeist zum Beispiel, sagst, ja, bei mir in der Familie, da herrschen immer so Geister, wenn sich meine Familie versammelt, ja, es gibt manchmal so Familiengeister, ja, also bei unserer Familie gab es da auch so Geister, das hast du immer gemerkt, dann bei Familientreffen, da kommt so eine bestimmte Art von Geist und dann musst du dir bewusst sein, du bist hoch darüber, Amen. Weißt du was, dann veränderst du den Geist. Das war mal interessant, das ist schon einige Jahre her, da waren, Irina und ich mal bei einer Hochzeitsfeier, also es war eine goldene Hochzeit oder irgendwie sowas, und von einer Tante von mir und ihrem Mann und dann, also einem Onkel, und dann waren wir da und das war wirklich eine volle Halle und so, und es war so richtig dieser klassische, also dieser Geist von dieser Familie da, so, das war einfach sowas, einfach so, alles so irgendwie so ein bisschen gedeckelt, ja, also keine große Freude, einfach so, sitzen wir so da. So. Und das, weißt du, das ist nicht meine Atmosphäre. Amen. Das ist auch nicht deine Atmosphäre. Das heißt, wenn du in sowas reingehst, dann geh nicht unter diese Atmosphäre, sondern mach dir bewusst, hey, du bist hoch da drüber. Amen. Und dann braucht es vielleicht ein bisschen eine Zeit. Ja, du kannst ja auch nicht jetzt, ich meine, du kannst jetzt nicht da, also außer der Heilige Geist sagst dir plötzlich aufspringen und sagst, juhu, wir sind alle frei oder was ich, auf dem Tisch tanzen oder sonst was, das kommt dann vielleicht nicht so gut. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Ja? Du bist dir bewusst, du bist in der Atmosphäre der Freude, du bist in der Atmosphäre der Freiheit. Und es war so interessant, wir haben uns einfach hier unterhalten und haben uns da unterhalten und waren da und dort und so weiter. Und irgendwann hast du gemerkt, die ganze Atmosphäre im Raum hat sich immer mehr aufgelockert. Und am Schluss haben wir sogar richtig happy getanzt vor der Bühne mit meinen Cousinen und Cousins und so weiter. Und es war richtig frei dann, die Atmosphäre. Verstehst du? Und da wusste ich, das kam von oben, ja? Und wir waren der Kanal dafür. Wie auch immer, weißt du, das springt unbewusst über. Plötzlich merken die Leute, ach, muss man doch nicht so verkrampft sein. Vielleicht kann man auch ein bisschen locker sein. Vielleicht kann man ein bisschen sich freuen und so weiter. Plötzlich tauen die Leute auf, verstehst du? Da musst du nicht der große Animateur sein, der vorne steht oder so, sondern das passiert im Geist. Weil du nicht drunter gehst unter die Atmosphäre. Weil du hoch versetzt bist über jede Herrschaft. Alles, was da herrscht, jeder Geist, der in deiner Familie herrscht, jeder Geist, der an deinem Arbeitsplatz herrscht. Du musst nicht der Chef sein, um die Atmosphäre des Teufels zu verwandeln durch die Atmosphäre Gottes, die in dir ist. Dazu musst du nicht der Chef sein, weil im Geist bist du der Chef über die Atmosphäre. Das heißt nicht, dass du dem Chef sagst, was er zu tun hat, aber du bestimmst die Atmosphäre. Amen. Du ordnest dich unter im Natürlichen. Amen. Aber im Geist bist du der Chef. Halleluja. Außer du arbeitest natürlich irgendwo, wo alle im Geist sind. Das sind alle die Chefs im Geist. Preis den Herrn, da tun wir zusammen die Atmosphäre bestimmen. Also, hoch über jede Herrschaft. Und dann sagt er, hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Das heißt, ganz egal, wie das Ding heißen mag. Depression, Angst, Krankheit, Bedrohung, Krieg, wie auch immer, weißt du, du kannst es im Kleinen und im Großen nehmen, egal in welchem Bereich, egal wie das Ding heißen mag, du bist in Christus hoch darüber versetzt. Hoch versetzt. Er hat dich mit sich auferweckt und mit sich sitzen lassen, genau an der Position, genauso hoch bist du droben. Wie, höher geht's nicht. Ja? Keiner sitzt höher als du im Geist. Amen. Und jetzt pass auf, der Schlüssel, das ist mir heute so aufgefallen, wo es hier heißt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt. Und da ist mir so bewusst geworden, es gibt einen Schlüssel, um wirklich diese Position einzunehmen in dieser Höhe. Und dieser Schlüssel ist sitzen. Also bist schon mal ganz gut dabei jetzt. Ich stehe jetzt, okay. Nein, das meine ich nicht. Obwohl es auch damit durchaus zu tun haben kann, wenn du dich positionierst. Aber weißt du, ich glaube, es ist ein Schlüssel, du musst diese Position im Sitzen einnehmen. Das heißt, du musst sitzen, du musst sagen, jawohl, das ist meine Position. Hier nehme ich meinen Platz ein. Und sitzen bedeutet auch, du kommst darin zur Ruhe. Normalerweise, wenn du sitzt, dann zappelst du nicht mehr. Also hoffentlich, außer du bist ein Schulkind, so wie ich eins war. Ich habe immer gezappelt an der Schule, immer gegoucht und so weiter. Ne? Manchmal bin ich umgefallen und so. Ja? Ja, dann zappelst du und dann musst du wieder eine Seite abschreiben und so. Ja. Okay. Ja. Aber normalerweise, wenn du dich setzt, dann kommt dein Körper in eine Ruheposition. Und ich glaube, ihr Lieben, um dauerhaft oben zu leben, glaube ich, müssen wir einen Lebensstil kultivieren, wo wir immer wieder diese Zeiten haben, wo wir wirklich in Christus sitzen. Wo wir nicht in Christus zappeln. Wo wir nicht, und damit meine ich jetzt nicht, sondern damit meine ich, wo wir einfach mal nicht aktiv sind, sondern wo wir wirklich zur Ruhe kommen in ihm. Ja, du kannst beten in jeder Position, ganz klar. Du kannst beten beim Autofahren. Du kannst beten, keine Ahnung, während du mit deinem Rasenmäher den Garten mähst oder was auch immer oder deine Hecke schneidest oder sonst was. Kannst du trotzdem beten, aber du kannst nicht wirklich sitzen. Ja, wir brauchen diese Zeiten, wo wir sitzen. Weißt du, wirklich diese Position einnehmen, weil das ist nicht nur eine mentale Sache, sondern es ist Geist. Und unser Geist braucht den Raum. Es ist Geist zu Geist. Du bist Geist, du hast eine Seele, du wohnst in einem Körper. Und dein Geist braucht den Raum aufzusteigen. Jetzt sagst du, ja, aber er ist ja schon oben. Ja, das stimmt. Aber oft ist es so, dass die Seele oder der Körper oder einfach die natürlichen Dinge noch wie so ein Ballast an uns dranhängen. Und die werden wir nicht nur los, indem wir einfach irgendwie aktiv sind und Shakarabasamba, und das ist gut, ja, dass wir das auch tun, das hat alles seinen Platz, aber heute ist es stark, ja, preist den Herrn, Amen. Aber dann muss immer wieder dieser Punkt kommen, wo wir einfach auch sitzen. Das heißt, zur Ruhe kommen. Und wie gesagt, du kannst dazu physisch sitzen, du kannst auch liegen, du kannst von mir aus auch stehen, aber du musst in Ruhe sein, ja, damit du wirklich austrittst sozusagen aus den letzten Resten von Ballast, den deine Seele und dein Körper noch an sich hat, und damit dein Geist wirklich aufsteigen kann und auch deine Seele mitgehen kann mit dem Geist, sodass du wirklich diese Position in der Herrlichkeit Gottes auch lernst zu genießen. Ja? Weißt du, wir können unser natürliches Leben hier auf der Erde so und so leben. Wir können es leben einfach aus der Dimension des Natürlichen, von hier unten, auf dieser Ebene, sozusagen horizontal. Aber wir können es auch leben von oben. Wir können alles, was wir im Natürlichen tun, durchdrungen sein lassen von dem, was droben ist. Ja, deswegen, wir haben es vorher schon gehört, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und dann heißt es ja, Vers 4 heißt es, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, es ist da oben. Es kommt von da oben hier auf die Erde runter. Und dazu ist es wichtig, dass dein Geist wirklich lernt, von dort zu kommen. Das heißt, du musst immer wieder dir diese Position bewusst machen. Du musst immer wieder da sitzen. Du musst dir die Zeit nehmen. Ich empfinde so, weißt du, da ist so ein Zug vom Heiligen Geist in dieser Zeit. Wirklich, das ist wie wenn er uns lockt. Also ich merke das die letzten Tage ganz stark, dass er immer wieder zieht und sagt, hey, komm doch mal wieder, sitz mal wieder ein bisschen. Ja? Komm mal wieder einfach in diese Ruhe Gottes. Ja. Da ist noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Ja. Bring deine Seele zur Ruhe, bring deinen Körper zur Ruhe und lass einfach deinen Geist aufsteigen. Ja. Lass einfach, du kannst sagen, weißt du, du kannst es in zweifacher Hinsicht ausdrücken, du kannst sagen, ja, lass deinen Geist aufsteigen, oder du kannst auch sagen, lass deine Seele und auch deinen Körper, lass sie hineinfallen in diese Dimension des Geistes. Amen. Also mit anderen Worten, lasst los von dir selber, lasst los vom Natürlichen und sei einfach nur. Paulus sagt nicht umsonst, sinnt auf das, was droben ist. Weißt du, sinnt auf das, was droben ist, das ist mehr als nur mal ein Gedanke. Okay, ah ja, stimmt, Jesus gibt es auch noch. Oder ja, okay, Jesus, hallo, ich bin da. Oder du auch, preis den Herrn, super. Ja, das ist auch gut, solche Gebete sind auch gut. Oh, danke Jesus, dass du jetzt im Auto neben mir sitzt und dass wir zusammen unterwegs sind, super. Ja? Aber weißt du, sind auf das, was droben ist, das hat was zu tun mit einfach nur schauen. Das hat was zu tun mit einfach nur gedanklich ausgerichtet sein. Mit einfach nur, ich sag mal, einfach nur nach oben schauen. Einfach nur nichts tun und schauen. Deine Seele ist tilt am Anfang. Ja? Wenn du das anfängst zu üben, das ist eine Übung sozusagen. Wenn du das anfängst zu üben, deine Seele tilt. Sie sagt, du musst was machen. Es geht doch gar nicht hier. Produktiv sein als Christ hier. Hallo? Frucht bringen, was weiß ich. Arbeiten und so weiter und so fort. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen, etc. Ja? Kommt alles so. Verstehst du? Der ganze Aktionismus, auch nicht nur der christliche Aktionismus, auch der natürliche, der schwäbische Aktionismus oder welcher auch immer. Egal. Das kommt alles hoch, verstehst du? Und die Seele tilt, und da musst du sagen, nein Seele, jetzt sitzt du mit Christus an himmlischen Orten und du sinnst einfach auf das, was droben ist. Du bleibst einfach mal ausgerichtet, du schaust einfach mal nur hinein, du schaust einfach mal auf den Christus, der oben ist. Du leistest es dir, eine scheinbar im Natürlichen völlig unproduktive Zeit zu haben, wo du auch nicht jetzt mal 5 Bibelverse liest und noch was nachstudierst in der Chain Reference Bible oder sonst irgendwo oder in der Konkordanz, sondern wo du einfach nur sinnst. Amen. Das heißt sitzen. Du kommst ins Sitzen. Und dann, weißt du, ich habe festgestellt, je mehr Zeit ich im Sitzen verbringe, also geistliches Sitzen meine ich jetzt, nicht physisches, zwangsläufig, obwohl das oft damit verbunden ist. Aber je mehr Zeit ich einfach in dieser Ruhe vor Gott verbringe, umso mehr schaffe ich in der übrigen Zeit des Tages. Ist so. plötzlich, du kommst da raus und da ist ein Flow drin und eins läuft nach dem anderen. Du hast bei allem Klarheit, was du zu tun hast, weißt genau, wo du hingreifen musst, was du machen sollst. Und du schaffst in der halben Zeit doppelt so viel, wie wenn du alles irgendwie aus dir selber hervorpressen musst. Kannst du es sehen? Also deswegen hat Martin Luther das gesagt, diesen Satz, und es ist wirklich total treffend. Er hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, ja, heute habe ich wieder viel vor, deswegen muss ich mir jetzt wieder besonders viel Zeit nehmen mit Gott. Ja, ist widersinnig eigentlich. Ich habe viel vor, der Normale, auch die meisten Christen würden sagen, oh, heute habe ich viel vor, Gott, du verstehst es, heute habe ich nicht so viel Zeit für dich. Nein, es müsste genau umgekehrt sein. Heute habe ich viel vor, also brauche ich umso mehr Zeit mit Gott, damit ich aus diesem Fluss hervorkomme. Nicht aus dieser Hektik, oh, was muss ich alles tun? Was muss ich alles machen? Wo ist meine Liste? Ja, nein, sitzen. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen. Er sagt nicht, er hat uns mit auferweckt und mit rennen lassen. Amen. Sondern er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen. Halleluja, in dieser Ruhe, wow, ich kann es spüren, das ist wie eine Salbung, die jetzt gerade kommt, die wirklich diesen Zug auch freisetzt, wo, und ich bete es wirklich, dass es passiert, auch bei dir, auch wenn du zuschaust über Livestream, dass es passiert, auch im Alltag, nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern dass es wie so ein Deposit wird in deinem Geist, wo du einfach in deinem Alltag diesen Zug verspürst, immer wieder, wo dieser Zug über dich kommt, du sagst, okay, alles andere zur Seite, jetzt muss ich einfach zur Ruhe kommen, jetzt muss ich erstmal sitzen. Und dann wundere dich nicht, wenn zuerst alle möglichen Gedanken dann noch kommen, du hast dir schon vorgenommen, dann kommen noch 5 Sachen, die du unbedingt vorher erledigen musst, die ganz, ganz wichtig sind, um dich da nochmal ein bisschen abzuhalten, aber das sei entschieden, ja, selbst wenn du noch 1 oder 2 Sachen machst, aber sei entschieden, ich werde sitzen, ja, und ich lasse mir diese Zeit nicht rauben, weil aus dem heraus verändert sich dein Leben. Aus dem heraus verändert sich auch dein natürliches Leben. Gott will, dass du ein gutes, natürliches Leben hast. Verstehst du? Also natürliches Leben mit anderen Worten, dass dir gut geht hier auf der Erde. Aber weißt du, es kommt aus Gott hervor. Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden. Ja, all, wen habt ihr überwunden? Die Mächte, die Gewalten, die Herrschaften, die Namen, all das, wo Jesus drüber sitzt. Ihr habt sie überwunden. Und größer ist der, der in euch ist, als der in der Welt ist. Größer ist der in deinem Geist. Dein Geist mit Jesus in Einheit, weißt du, ist unschlagbar. Amen. Und wenn du gesessen hast oder gesessen bist, ich weiß nicht gar nicht, wie man es korrekt sagt, die Schwaben sagen das wechselhaft, mal so, mal so. Also, ich sag mal, wenn du gesessen bist, ja, dann kommst du aus diesem Fluss hervor. Ja, dann kommst du aus dieser Dimension hervor. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, streck dich oder setz dich einfach mal. Sitz einfach mal, okay? Machen wir es mal heute nicht so, mal nicht Arme hoch oder irgendwas, mal nicht aufstehen oder irgendwas. Du darfst auch aufstehen, aber einfach, weißt du, in dieser Ruhe. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns heute wirklich diesen Zug implantierst, Herr, diesen Zug an deinen himmlischen Ort, Herr. Herr, dass wir uns nicht nur klar sind vom Verstand her, jawohl, das ist unsere Position, Herr, sondern dass wir immer wieder diese Position ganz bewusst einnehmen, Herr. Diese Position hoch über alles andere, Herr. Diese Position im Frieden, in Herrschaft, hoch über allem, was hier auf der Erde kreucht und fleucht, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns diesen Zug gibst, Herr, in dieses Sitzen, Herr. Danke, Herr, dass du diesen Zug freisetzt in unserem Leben, Herr. Und dass wir so wirklich lernen, immer mehr unseren geistlichen inneren Menschen hervorzubringen. Dass der geistliche Mensch die Oberhand gewinnt über den seelischen, über den natürlichen, über den fleischlichen, Herr. Und sowieso über die Dämonen, Herr. Danke, Herr, dass der geistliche die Oberhand gewinnt, Herr, indem er es lernt, in Christus zu sitzen, zu schauen, einfach auf das, was droben ist, ausgerichtet zu sein, ohne irgendetwas zu denken oder zu machen oder zu tun, einfach nur zu schauen, Herr. Setz es frei, setz dieses Schauen frei in unserem Leben, Herr. Jeden Tag neu, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Er wird dir so Lust darauf machen. Halleluja. Preis den Herrn. Und du wirst merken, da kommt Lebensqualität hervor. Weißt du, manche Leute denken einfach, Lebensqualität ist, dass ich immer irgendwas am Machen bin. Ich muss immer irgendwas erleben. Ich muss immer irgendwas tun. Ich sage dir, im Geist, was du im Geist erlebst, ist so viel schöner, so viel stärker, so viel besser als alles, was du im Natürlichen erleben kannst. Und Gott möchte die schönen Sachen im Natürlichen erleben lassen. Aber wenn du von oben kommst, hat alles eine völlig andere Dimension. völlig anders. Du erlebst es ganz anders. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben. Halleluja.